Erster Gott sprach erneut zu mir und gab mir eine Botschaft. Zweiter du Mensch, sag dem Herrscher von Tyrus, Gott, der Herr, sagt, dass du sehr stolz geworden bist, weil du behauptest, ein Gott zu sein und auf einem göttlichen Thron im Meer zu sitzen, obwohl du nur ein Mensch bist. Dritter du hältst dich für weiser als Daniel und glaubst, dass dir kein Geheimnis verborgen bleibt. Vierter durch deine Klugheit und deinen Verstand hast du großen Reichtum erworben, so dass deine Schatzkammern mit Gold und Silber gefüllt sind. Fünfter weil du so geschickt Handel getrieben hast, wurde dein Reichtum immer größer, was dich schließlich sehr hochmütig gemacht hat. Sechster deshalb sagt Gott, der Herr, weil du denkst, dass dein Verstand dem Verstand eines Gottes gleicht, siebter werde ich fremde und grausame Völker gegen dich schicken, die mit ihren Schwertern deine schöne Weisheit und deinen Glanz zerstören werden. Achter sie werden dich in das Grab hinabstoßen, damit du mitten im Meer einen gewaltsamen Tod stirbst. Neunter wirst du dann immer noch behaupten, ein Gott zu sein, wenn du deinen Mördern gegenüberstehst, obwohl du in ihrer Hand nur ein schwacher Mensch bist. Zehnter du wirst durch die Hand von Fremden sterben wie jemand, der Gott nicht kennt, denn ich habe es so beschlossen, sagt Gott, der Herr. Elfter widersprach der Herr zu mir und gab mir eine neue Nachricht. Zwölfter du Mensch, singe ein Klagelied über den König von Tyrus und sag ihm, Gott, der Herr, erklärt, dass du einst ein Vorbild an Vollkommenheit, Weisheit und Schönheit warst. Dreizehnter du lebtest in Eden, dem Garten Gottes, und warst mit vielen kostbaren Edelsteinen geschmückt, die schon bei deiner Erschaffung sorgfältig in Gold gefasst worden waren. Vierzehnter ich hatte dich als einen schützenden Engel eingesetzt, der auf dem heiligen Berg Gottes zwischen glühenden Steinen umherging. 15. Dein Leben war völlig ohne Fehler von dem Tag an, an dem du geschaffen wurdest, bis man schließlich Unrecht bei dir fand. 16. Wegen deiner vielen Handelsgeschäfte wurdest du innerlich grausam und hast gesündigt, weshalb ich dich vom Berg Gottes vertrieb und dich aus der Nähe der feurigen Steine entfernte. 17. Dein Herz wurde stolz wegen deiner Schönheit und du hast deine Weisheit für deinen Ruhm missbraucht, so dass ich dich schließlich vor den Augen anderer Könige zu Boden stürzte. 18. Durch deine vielen Sünden und deinen unehrlichen Handel hast du deine heiligen Orte entweiht, weshalb ich dich durch ein Feuer vernichtet habe, das dich vor den Augen aller Menschen zu Asche machte. 19. Alle Völker, die dich kannten, sind nun entsetzt über dein Schicksal, weil du ein schreckliches Ende gefunden hast und für immer verschwunden bist. 20. Danach sprach der Herr wieder zu mir und sagte, 21. Du Mensch, richte deinen Blick auf die Stadt Sidon und kündige ihr mein Urteil an. 22. Sag ihnen, Gott, der Herr, wird gegen dich vorgehen, Sidon, um seine Macht in deiner Mitte zu zeigen, damit alle erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich dich bestrafe. 23. Ich werde Krankheiten und Gewalt in deine Straßen bringen, so dass viele Menschen durch das Schwert sterben werden, damit sie begreifen, dass ich der Herr bin. 24. Dann wird das Volk Israel nicht mehr von seinen Nachbarn verspottet oder verletzt werden, die es früher wie Dornen gequält haben, und sie werden erkennen, dass ich Gott, der Herr, bin. 25. Gott, der Herr, verspricht, wenn ich das Haus Israel aus den Völkern zurückhole, in denen sie verstreut sind, werde ich meine Heiligkeit vor allen Völkern zeigen, und sie werden sicher in ihrem eigenen Land wohnen. 26. Sie werden dort in Sicherheit leben, Häuser bauen und Weinberge anlegen, während ich die Nachbarvölker bestrafe, die sie verachtet haben, damit sie wissen, dass ich der Herr, ihr Gott, bin.